Augen sind tief und klar. Ich bin von den Socken. Das finde ich wunderbar. So seh ich dich gerne. Dein Lächeln ist so schön. Komm, wir machen eine Soße und trinken eine Brause. Du bist eine Grazie. Lass uns diese Welt vergessen.